Um Gottes Willen, ein Harfenkonzert. Da spielt die Gräfin Sophonia Marcado Calvoso. Das wird ein schöner Mist sein, der uns da um die Ohren fliegt. Ein Harfenkonzert. Nicht Hafen, Harfenkonzert. Eine Harfe ist so ein Gartenzaun, wo man reingapscht. Mann, und hinterher gibt's noch einen Vortrag. Klingt ziemlich gesalbt. Worüber geht der? Über die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine. Danach gibt's was zu happern. Da lacht das Herz, wenn's was zu fressen gibt. Ein Dinner auf der Basis von Hirse. Wie wollen wir uns denn die Hirse servieren? Im Käfig oder am Fensterbrett? Solche zieht sich dieses Phänomen durch das Land.